herzlich willkommen zum Uncast Episode 505 Chaos regiert. Tja, heute geht's richtig rund. Warum? Die Corona-Krise hat die Tech-Welt voll erfasst. Es werden alle Technikveranstaltungen momentan abgesagt. Richtig so, denn auch andere Veranstaltungen sind mittlerweile davon betroffen und hier überschlagen sich heute geradezu die Ereignisse. Vorhin habe ich noch in der Rios Wochensicht gesagt, es muss jetzt auch in Deutschland einen Shutdown geben, das heißt, dass alle Geschäfte außer eben Lebensmittelgeschäfte etc. schließen müssen, um das eben noch unter Kontrolle zu bekommen, beziehungsweise um das zu verlangsamen. Und kurz drauf war dann eben auch zu lesen auf tagesschau.de und ntv.de, dass eben wohl dieser Shutdown eben vorbereitet wird. Es sollen tatsächlich die allermeisten Geschäfte außer eben Lebensmittelläden, Tankstellen und so weiter geschlossen werden. Und das ist, wie gesagt, eine sinnvolle Sache. Damit, da sind sich auch die Mehrzahl der Virologen einig, dass das überfällig ist. Ja, was bedeutet das erstmal für die Technikwelt? Ihr könnt Technik kaufen, in Geschäften könnt ihr erstmal vergessen. Ja. Inwiefern das zum Beispiel solche Dienste wie Amazon betrifft, weiß ich nicht. Lieferdienste sind ausgenommen, nur ich weiß nicht, ob Lieferdienste damit nicht eher Lebensmittellieferdienste gemeint sind. Ja. Das wird aber sicherlich noch im Laufe des Abends genauer erklärt werden. Da werden wir bestimmt jetzt stundenlang in den Medien darüber hören. Ganz klar, richtig natürlich auch. Aber heute um 18 Uhr gibt es eine Ansprache von der Bundeskanzlerin hinsichtlich dessen. Dann gibt es vielleicht da ein bisschen mehr Klarheit. Aber es kann durchaus sein, dass eben die Lieferungen da nicht mehr möglich sind. Ehrlich gesagt, ich finde es auch okay. Es sollten hier noch lebensnotwendige Sachen aufrechterhalten werden, aber alles andere muss eben jetzt gestoppt werden. Und hoffentlich bringt es auch die Leute dazu, aufzuhören, mit den Partys zu feiern jetzt. Ja, das ist vollkommener Blödsinn. Dann braucht man auch keinen Shutdown. Das ist schlimmer, als ins Geschäft zu gehen, wenn man mit 20 Leuten da in einem kleinen Zimmer sitzt. Ja. Und dass das dann eben mal aufhört, ja. Gut, wie auch immer, das wollte ich nur noch mal sagen. Hier geht's natürlich jetzt um die Android-Geschichten, also auch wenn es mir jetzt ehrlich gesagt im Moment sehr schwerfällt, ich habe keine Konzentration mehr und so mit einem Gedanken bin ich immer beim Live-Ticker, ja. Und ja, deswegen ja, sollte man das nicht gerade jetzt hier so in den Normalmodus schalten, ja, aber ich probiere es mal, ne? Also das Redmi 9 Pro, das wurde jetzt von den technischen Daten her geleakt, wie es immer so schön heißt, ja. Und das soll ein 6,67 Zoll LCD-Display haben mit 20 zu 9 Aspect Ratio. Das ist sehr interessant. Das hört sich eher an wie ein Sony. 16 Megapixel Kamera, 48 Megapixel Kamera hinten und 8 Megapixel Ultraweit sowie eine 5 Megapixel Makro-Kamera. Das ist interessant. Der Snapdragon 720G weist auch darauf hin, dass es eben ein Mid-Range bzw. sogar ein Low-Range-Gerät ist, genauso wie die 4 bis 6 GB RAM-Ausstattung, die es da gibt. Und deswegen zählt das natürlich hier zu den Geräten, die, sagen wir mal, eher fraglich sind. Die Ausstattung mit 6 GB, 128 GB für den absoluten Low-Budget-Preis, okay, ja. Und genau den weiß man jetzt noch nicht. Allerdings gehe ich davon aus, dass das 9 etwa, also unter 300 Euro kosten wird. Vielleicht sogar noch weniger. Ja. Der 5000 Milliampere Akku wird sicherlich hier gute Dienste tun und doch einige Zeit halten mit der Konstellation. Das Galaxy S20 hat einen schweren Stand, denn das ist extrem empfindlich. Also es gab jetzt hier Tests, ja, dieses Gerätes, und die waren nicht gerade sehr ja, vielversprechend. Die Breakability Score, ja, ist katastrophal. Das heißt, das Ding geht sehr schnell kaputt. Und man sieht es auch, dass es, also schon ein kleiner Sturz reicht, für komplett auf Vorder- und Rückseite das Glas splittern zu lassen. Eigentlich ist es durch keinen Test gekommen. Und damit zählt es zu den wohl zerbrechlichsten Smartphones, die man momentan für viel Geld kaufen kann. Unglaublich. Von daher sollte man sich überlegen, wenn man weiß, okay, dass ich bin nicht ganz so ja, vorsichtig mit den Geräten, sollte man sich vielleicht überlegen, das Gerät nicht zu kaufen. Das S20 Plus und S20 Ultra schneiden etwas besser ab. Da ist das Risiko auf Mittel eingestuft. Aber bei dem Galaxy S20 ist es Mittel bis hoch, dass es kaputt geht. Ja. Das ist nicht gut, ja. Zumal man auch noch bedenken muss, dass die Reparatur mit 50 Punkten hier bei beiden Smartphones noch besser wirkt. Genauso wie der Wassertest mit 10 Punkten. Der Durchschnitt ist nämlich 70 Punkte. Je höher die Punktzahl, desto schlechter ist das Gerät. Wenn man jetzt Wasser- und Reparaturfähigkeit rausrechnet, dann, wow, dann wird es echt übel für die Teile. Ja. Sprich, also am besten nicht fallen lassen, sonst ist das Handy kaputt. Und das ist bei diesen Preisen natürlich sehr, sehr schlimm. Was ist noch? Das Honor View 30 ist jetzt bei den DxOMark oder bei DxOMark aufgetaucht und ist wie erwartet ziemlich weit vorne mit dabei. Eigentlich hätte ich sogar noch erwartet, dass es noch weiter vorne dabei ist. Allerdings zu dem Zeitpunkt, als das Honor View 30 herauskam, wäre das auch noch weit vorne mit dabei gewesen, also wäre eigentlich mindestens auf Platz 2 gewesen, nämlich genau hinter dem Huawei Mate 30 Pro. Aber da der Test bei DxOMark offenbar so lange gedauert hat bei dem Honor View 30, ja, sind eben jetzt noch das Xiaomi 10 Pro und das Oppo Find X2 Pro knapp vorbeigezogen. Und liegen somit also jetzt auf Oppo auf Platz 1, Xiaomi auf Platz 2, das Huawei Mate 30 Pro auf Platz 3 und das Honor View 30 auf Platz 4 mit 122 Punkten. Wie gering der Abstand ist, ja, 124 hat das Oppo Find Pro und das Honor View 30 hat 122. Zum Vergleich, das Apple iPhone 11 Pro Max, also die Premium-Version, ja, hat 117 Punkte nur. So nah, ja, gesellen sich vorne die Handys und haben sich dann doch deutlich abgesetzt vor der Konkurrenz. Ja, momentan, das S20 ist noch nicht getestet, das wird vorne sicherlich auch noch eine Rolle spielen, ja. Momentan ist das Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G das Beste von Samsung, gleich auf mit dem Apple iPhone mit 117 Punkten. Also, da geht es wieder rund, wie nicht anders zu erwarten. Immer Top-Qualität, was die Kameras betrifft, von Huawei und Honor. Aber hier Xiaomi und Oppo jetzt sogar vorbeigezogen, knapp. Das ist nicht schlecht, das ist sehr bemerkenswert. Übrigens, weil wir schon von Xiaomi sprechen, Xiaomi Note 10, das ist zwar schon seit 2019 auf dem Markt, aber das wurde jetzt auch einem Härtetest unterzogen von dem beliebten Handy-Zerstörer Cherry Rick Everything, ja. Und da schneidet es auch überraschend gut ab, muss man sagen. Also wer was gegen Beagle-Phones hat, der sollte sich das mal angucken. Das Ding kann man als Hosentaschenverstärker benutzen. So stabil ist das Ding. Nicht schlecht. Ja, Firefox Preview 4.0 wird oder ist jetzt draußen und das deutet alles darauf hin, dass wir jetzt kurz vor der Neuveröffentlichung des regulären Mozilla-Browsers stehen. Diese Geschichte ist ja etwas kompliziert. Ja, das verwirrt mich auch noch sehr und ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das alles so richtig verstanden habe. Aber nach all dem, was ich jetzt mitbekommen habe, war das ja so, schon vor einiger Zeit ist der Firefox für Android nicht mehr richtig weiterentwickelt worden. Das heißt, ein Feature Freeze, wie es so schön heißt. Es gibt nichts mehr Neues. Nur noch Sicherheitsupdates wurden gemacht. Und das stimmt auch mit dem überein, wenn man sieht, welche klägliche Versionsnummer ja, man hier bei diesem Browser momentan hat. Also die aktuelle Version von dem offiziellen Firefox-Browser für Android ist 68.6. Die ist natürlich hoffnungslos veraltet, aber keine Panik. Das ist eben zumindest nochmal die Sicherheitsupdates sind da gekommen. So, was ist passiert? Mozilla arbeitet an einem alternativen Firefox. Dieser ist in der unter dem Label Firefox Preview erhältlich im App Store, im Play Store und das ist momentan die Version 4.0. Und jetzt deutet alles darauf hin, dass demnächst, so wie es angekündigt war, der alte Firefox mit dem neuen Firefox sozusagen verschmilzt und als ein einziger Firefox im Play Store eben zu herunterladen ist. Sprich, auf Deutsch gesagt, der alte Firefox fliegt raus und der neue Firefox ist dann eben der Firefox. Ja? Cool. Ja, warum dauert das so lange? Auf der einen Seite finde ich es sehr befremdlich und es hat mich sehr, sehr gestört. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Leute sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann nehme ich lieber Chrome, das ist mir alles zu unsicher, bla bla bla. Auf der anderen Seite ist es aus dem Grund gut, weil ursprünglich war es so, dass für den neuen Firefox gar keine Extensions mehr geben sollte. Die Community hat sich da allerdings auf die Hinterbeine gestellt und so hat man jetzt diesen parallel entwickelt und bei der Version 4.0 ist auch das erste und momentan auch einzigste Add-on verfügbar, nämlich uBlock Origin. Immerhin, ja, freut mich natürlich, weil uBlock Origins ist eine Erweiterung, die ich unbedingt brauche. Also ohne das nutze ich keinen Browser mehr, deswegen nutze ich auch kein Chrome mehr. Okay, auch noch aus anderen Gründen. Als nächstes, wo ich drauf hoffe, ist natürlich der Privacy Badger. Den möchte ich auch unbedingt haben. Und natürlich, wenn möglich, auch noch mehr Erweiterungen. Aber sie sind da sehr rigoros, um eben die Sicherheit dort per se schon mal deutlich zu erhöhen. Und jetzt schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Aber es sieht wohl so aus, als ob bald eben ein Stable Release vom richtigen, also vom normalen oder als normaler Firefox, ihr seht, wie kompliziert es ist, eben erscheint und es nicht mehr mehrere Versionen gibt. Okay. Hoffen wir es, dass es bald vollzogen wird und dass bald auch noch die Möglichkeit für mehr Erweiterungen eingebaut wird. So, der nächste Google Chromecast soll Android TV als System haben, ja, und könnte möglicherweise auch mit einer Fernbedienung ausgeliefert werden, so dass man quasi ein richtiges Android TV-Gerät hat. Mit einem Chromecast, ja. Man kann sich allerdings darauf einstellen, dass das auch ein Hardware-Update ist. Das heißt, es wird nicht möglich sein, den Chromecast einfach mit Software zu updaten. Denn meines Wissens nach ist der Chromecast zu schwach auf der Brust, um das zu bewerkstelligen. Außer vielleicht ein Chromecast Ultra, die neuere Version, die ja auch mit dem Stadia von Anfang an lief. Ja. Die ist möglicherweise auch dazu in der Lage, möglicherweise ist das auch der Hintergrund gewesen, warum das nicht gleich funktioniert hat. Abwarten muss man da noch. Aber auf jeden Fall hört sich das interessant an für die Leute, die eben hier ein Android TV oder mit dem Android TV schon immer mal geliebäugelt haben. Für Leute, die schon Android TV haben, wird sich das natürlich jetzt die Frage stellen, Mensch, warum habe ich dafür so viel Geld ausgegeben? Ja gut, weil man es eben schon früher hatte, ne? Blöde Frage immer. Aber für mich persönlich ist das jetzt natürlich sowieso außerhalb von meinem Universum. Also ich komme da deswegen nicht mehr zurück, ja, und trotzdem denke ich, dass es für viele eine interessante Sache sein wird, wenn sie jetzt Android-TV-Funktionen haben können, wenn sie sich einfach nur einen Chromecast kaufen wollen. Was das natürlich dann kosten wird, dieser Chromecast, weiß man noch nicht. Viel mehr dürfte es aber nicht kosten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google so blöd ist und sich da dieses Chromecast-Geschäft kaputt macht damit, weil eine der Stärken von Chromecast ist definitiv, dass es eben für jeder Mann, jeder Frau erschwinglich ist. Jetzt fange ich auch schon mit dieser Gender-Speech an, oh Mann. So, es gibt allerdings auch noch ein schönes Power-Gerät, das jetzt angekündigt wurde. Und zwar das Red Magic 5G ist jetzt offiziell mit 144 Hertz Display und 64 Megapixel Sony Triple-Kamera. Ich bin eben ein bisschen aus dem Konzept gekommen worden, weil ich eben gerade die eine Leihnachricht bekommen habe von jemand, der in einem Supermarkt steht, in einer Aldi-Filiale, und die ist komplett geplündert worden. Ja, also geplündert in Anführungszeichen, nicht wirklich jetzt geplündert im rechtlichen Sinne, sondern ausverkauft worden. Ja, da gibt es noch nicht mal mehr ein Stück Gemüse, nichts mehr in der Tiefkühltruhe. Es ist schon der Hammer. Naja, okay. Egal, weiter. Ich muss mich noch konzentrieren jetzt noch ein bisschen, bevor ich dann hier, ja, was weiß ich, der Untergang der Zivilisation zelebriere oder sowas, ne? gut, 5G-Support ist natürlich auch klar, 6,65 Zoll AMOLED-Display, wie gesagt, eine wahnsinnige Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz, das ist dann auch das erste 144 Hertz-Gerät, das es gibt auf dem Markt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein, bei gerade was Displays betrifft, muss ich sagen, sind oftmals die Sinngrenzen schon längst überschritten, ja, 4K bei einem Smartphone-Display beispielsweise, ja, ist so ein Unsinn, 144 Hertz, okay, also 60 Hertz wären ja eigentlich schon ausreichend, ne, aber nun ja, okay, gut, was soll's, ne? Manchmal ist es halt schön, wenn man sagt, nur guck mal, ja, ich habe ein 144 Hertz-Display, ne? Und dann holt der dann erstmal seine Brille raus und so, ja, nicht schlecht. Gut. Adreno 650 GPU mit einem Snapdragon 865. Das ist natürlich eine Ansage. Das heißt, das Teil wird auf jeden Fall richtig Power haben. 128 GB RAM als kleinste Version, bis zu 256 GB RAM mit UFS 3.0 interner Speicher, und das heißt auch ziemlich schnell mit Geschwindigkeiten mit 5,5 Gigabit pro Sekunde. Das ist 1,5 Mal schneller als die bisherige Generation mit LPDDR4X RAM, und UFS 3.0 ist auch 83% schneller als die letzte Version. Unglaublich. 4500 mAh Akku. Und da ist jetzt ein Punkt, wie ist der einzuordnen? Kann ich noch nicht sagen. Man hat jetzt gesehen, dass Geräte wie beispielsweise das Samsung S20, wenn da die maximale Bildwiederholfrequenz genutzt wird, geht der Akku drastisch runter, die Akkulaufzeit. Und ich denke mal, das wird hier genauso sein. Und bestimmt wird es auch hier genauso sein wie bei den anderen Geräten, dass man das auch ausschalten kann, um dann eben Akku zu sparen. Es ist hier eine neue aktive Flüssigkeitskühlung integriert, um das dem Ganzen noch Herr zu werden, weil das Ding wird natürlich auch von der Leistung her entsprechend heizen. Preise sind, das muss ich sagen, phänomenal, zumindest wenn man die umgerechnete chinesischen Preise nimmt. Und da sieht man, dass hier dieses Red Magic 5 vielleicht bald eine große Rolle spielen wird. Denn die neuen Huawei-Geräte, die angekündigt sind, das P40, wird nicht ganz wohl an das herankommen oder zumindest man dieses Gerät nicht übertrumpfen können. Ja, und die werden aber so zwischen 900 und 1200 Euro liegen. Diese Geräte hier, dieses wird in der höchsten Ausstattung mit 12 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage für $580 zu haben sein. Wie gesagt, das sind die umgerechneten chinesischen Preise. Ich würde mal sagen, so zwischen 599 bis 649 Euro wird es dann bei uns schon kosten. Die kleinste Version, 8 GB RAM und 128 GB Storage, gibt es für $540. Das ist jetzt schlecht umzurechnen. Aber ihr seht mal, von dem günstigsten sind es nur $40 Unterschied, ja. Das mag man kaum glauben, man kriegt doppelte Speicherausstattung, ja, und vom RAM hier auch noch 4 GB mehr. Also wer da die 540er Version nimmt, mit 8 GB 128, dem ist nicht mehr zu helfen. Ganz einfach, sag ich mal knallhart. Ja. So, also Red Magic 5G wird ein Hammer werden, definitiv. Das werde ich auch beobachten und natürlich auch, ob, wann und zu welchem Preis das dann eben auch nach Europa kommt. Das ist immer die bange Frage. Das Xiaomi 10 Pro mit 12 GB und 512 GB Speicher ist derweil zum Kauf erhältlich, zumindest auch wieder in China. Und auch dieses Gerät hat einen relativ guten Preis, wobei deutlich teurer noch als dieses Red Mi 5G. Dieses kostet nämlich, wenn auch doppelter Storage mit 512 GB, das ist ein Wort, kostet nämlich $857. Ja. Und gut, ist immerhin noch besser als das, was eben Huawei mit dem P40 auf den Markt bringen will. Ich hoffe, dass Huawei jetzt nicht anfängt hier, in ihren Höhenflügen genau denselben Fehler zu machen, was schon andere vorher gemacht haben, nämlich hier versuchen, möglichst viel Geld zu verlangen für die Geräte. Gerade Huawei sollte das jetzt in diesem Klima momentan nicht machen, denn sonst braucht man sich über niedrige Verkaufszahlen nicht zu wundern. Also die dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viele verkaufen, also müssen wir die wir verkaufen, teurer machen, damit der Gewinn stimmt. Diese Rechnung wird nicht aufgehen, dann werden noch weniger gekauft werden. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ein probates Mittel ist. Also die Preise von P40 stehen noch nicht fest, übrigens, ich komme gleich noch dazu. Jedenfalls das Xiaomi Mi 10 Pro, das habe ich ja schon, das hatte ich ja schon mal vorgelesen gehabt, auch das eben, wie gesagt, mit einem schnellen Prozessor, dem Snapdragon 865. Und auch hier kommt ein 6,67 Zoll Full HD AMOLED Screen zum Einsatz mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Mehr als ausreichend. Gut, was hat man denn noch? Das OnePlus 8 und 8 Pro wird am 15. April vorgestellt. Zumindest ist es mal so geplant. Mittlerweile muss man ja vorsichtig sein. Ob was wann rauskommt, das kann man mittlerweile gar nicht mehr sagen. Die Firmen haben massive Probleme bei den Zulieferern. Angeblich soll übrigens auch die PlayStation 4 und, Entschuldigung, PlayStation 5 und die Xbox Series X jetzt doch verschoben werden nochmal. Wie weit, weiß man nicht. Weil es einfach nicht genug Teile gibt, um das zu verbauen. Ich habe es auch schon gemerkt, bei Sachen, die bereits angekündigt waren, beispielsweise die T-Rex, ja, also diese Smartwatch Amazfit T-Rex, ja, die speziellen Versionen mit den speziellen Farben wurden also weiter verschoben. Die sollten eigentlich jetzt rauskommen. Das ist jetzt so seit heute müssten die rauskommen. Die wurden jetzt auf April verschoben. Genauso wie die Zenbuds. Auch die wurden verschoben. Ich glaube, momentan ist es sehr, sehr schlecht, wenn man ja ungeduldig auf etwas wartet, denn das wird wohl nichts mehr bringen. Die Firmen können einfach nur das ausliefern, was sie produzieren können, und momentan können sie eben wenig produzieren. Einmal, weil die Arbeitskräfte ausbleiben, und zweitens, weil eben auch die Materialien ausbleiben von anderen Zulieferern. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Übrigens, weil wir schon von der Amazfit gesprochen haben, die kommt ja von Huami. Huami ist wiederum eine Tochtergesellschaft von Xiaomi übrigens, ja. Aber wie auch immer, Huami hat jetzt über 42 Millionen Smartbands verkauft, ja, in 2019, und damit sind sie einer der größten Smart ja, Gadgets oder Smartbands Anbieter, die es gibt. Das ist nicht schlecht. Und das bedeutet auch, dass sie auf diese Schiene weiterhin setzen werden. Was da jetzt genau zu den Smart Bands zählt und was zu den Smart Watches, weiß ich nicht genau. Denn das gibt ja immer in der Presse auch ein Hin und Her. Was ist eine Smartwatch? Ne? Alles, was nicht Apple draufsteht, ist keine Smartwatch oder so, ja. Manche sagen, alle, wo keine Apps installiert sind oder installiert werden können, ist keine Smartwatch. Naja, wie auch immer, egal. Apropos Smartwatch, Oppo bietet auch noch ihre Smartwatch jetzt definitiv in Westeuropa an. Das haben die angekündigt. Und zwar geht es darum, um diese Oppo Watch, die jetzt, naja, sagen wir mal, vom Formfaktor so aussieht wie die Apple Watch, allerdings diesen Drehknopf nicht hat, ja, von daher keine 1:1-Kopie oder so, mit abgerundetem Glas, ja, und das soll eben auch jetzt in Europa rauskommen, und zwar Datum, nein, kein Datum, okay, ja, wie gesagt, Datum ist schwierig, die Preise werden liegen ab 285, ab deswegen, weil es verschiedene Versionen gibt, unter anderem zwei verschiedene Größen, 41 mm, 46 mm groß und eben einmal mit einem Aluminium-Casing und auch eine Limited Stainless Steel Edition, ne? Also, und natürlich dieses abgerundete Glas, ja, bei der großen Version mit 46 mm, die 41 mm Version hat ein recht normales Display. Also da gibt es dann doch Unterschiede, und deswegen denke ich, dass man da über 300 € hinblättern muss. Meiner Meinung nach ist die zu teuer, ja, weil die ist dann schon wieder verdächtig nah an der Apple Watch, und da die dann auch noch so aussieht wie die Apple Watch, weiß ich nicht, warum man dann nicht einfach eine Apple Watch kauft. Einfach so mal, ne? Tja, das Pixel 5, das wird wohl nach den ersten Berichten hier kein Gerät sein, das irgendwo auch noch nicht mal versucht, im High-End-Bereich irgendwie mitzumischen. Ehrlich gesagt, ich finde es okay, wenn Google schon nicht im High-End-Bereich mehr mitmischen kann, und das können sie nicht. Ich habe ja gesagt, diese Blamage von dem Phone, dessen Name nicht genannt werden darf, ist einfach traurig gewesen. Ja, traurig. Und damit sowas nicht nochmal passiert, haben die wohl gesagt, okay, da müssen wir was machen. Und so soll das Pixel 5 und Pixel 5 XL ein Snapdragon 765G Chip haben. Das ist definitiv bestenfalls Midrange. Und jetzt hoffe ich nur, dass auch dann die Preise Midrange sind. 299 €. Ja. Sonst ist das endgültig das Ende der Pixel-Reihe für ernsthafte Benutzer. Wobei, sagen wir mal, das Ende war schon mit dem Vorgänger jetzt eigentlich erreicht. Das ist jetzt nur noch, ob dann eben im Midrange-Bereich hier das Branding Pixel überhaupt noch existent ist oder nicht. Wir bleiben bei den Smartwatches. Realme möchte auch im Smartwatch-Segment mitmischen und bringt seine eigene, wie das aussieht, wohl. Denn es ist eine IMDA-Zertifikation aufgetaucht und das bedeutet, die ist also auf dem Weg sozusagen. Genau weiß man natürlich, oder was ist genau, man weiß eigentlich noch fast gar nichts davon. Ja. Es wurde hier schon Videos gezeigt, wo darauf hingedeutet wird, ja. Aber man weiß weder wann die vorgestellt wird, noch zu welchem Preis. Also warten wir erstmal ab. Ich wollte es nur schon mal sagen, also wer da Fan davon ist, Realme könnte tatsächlich bald hier auch im Smartwatch-Bereich mitspielen. So, dann gab es noch ein schöner Review von der Huawei App Gallery bei gsmarena.com. Ich fasse mal einfach das Fazit nochmal zusammen, ja, weil das ganze Geblabber schenke ich mir einfach. Die Zusammenfassung ist, Achtung Leute, Moment, wo sind sie, wo ist sie? Also, es ist möglich, ja, ein Leben ohne Google Mobile Services ist möglich. Ja, denn man kann eine unzählige Anzahl von alternativen App Stores installieren. APK Pure beispielsweise, Amazon App Store, zusammen mit dem mit der Huawei App Gallery. Und somit kommt man auf eine stattliche Anzahl von Apps, die einfach so funktionieren. Fertig. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit bei vielen mittlerweile, das habe ich auch gemerkt, weil ich ja da gezielt danach suche, bei vielen Anbietern, dass man sich eine Version außerhalb des App Stores herunterlädt, quasi über die Webseite. Auch das ist eine Möglichkeit. Beispielsweise beim Signal Messenger funktioniert das sehr gut oder auch bei OSMTroid, die Navigationssoftware. Das ist alles wunderbar. Also man braucht hier keine Angst zu haben und das zu diesem Fazit kommt eben auch hier GSM Arena. Und zusätzlich ist es ja so, dass Huawei eben noch viel, viel, viel Geld bezahlt an die Entwickler, damit sie Apps in dem Huawei App Store zur Verfügung stellen. Keine Panik auf der Titanic. Und eigentlich ist das ein Riesenaufmacher. Ja, aber naja, ihr wisst ja, heute ist alles irgendwie umgedreht und so, ja. Die Firma Huawei hat jetzt in Europa seit gestern einen Music Stream Service gestartet und Leute, ich hab's probiert heute, der funktioniert bereits schon. Exzellent, ja. Wenn ihr ein Huawei-Gerät habt, geht einfach mal in euer Huawei Music rein, ja, in euer Huawei Music rein und guckt euch das an. Da habt ihr dann nämlich auf einmal die Möglichkeit, Moment mal ganz kurz, So. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, dann tatsächlich wie in einem, wie bei Spotify beispielsweise, Musik zu streamen. Ja. Und damit eben auch eine Alternative zu den Diensten, deren Apps ja vielleicht bald nicht mehr funktionieren, ja, hier zu nutzen. Ich habe auch gerade gesehen, es gibt auch jetzt ein ganz neues Huawei-Video, aber das hat noch keine Videoangebote wie in beispielsweise in China. Aber wie gesagt, der Music Service, wenn ihr diese Musik-App, die ganz normale Musik-App startet, dann seht ihr jetzt nach einer kurzen Rechtefreigabe und Teilnahme an dem Dienst, ja, das ist noch kein Abo, Vorsicht, seht ihr dann eben hier diese Musik-App und die ist dann eben wie, sagen wir mal, wie Spotify ungefähr aufgebaut. Ich habe schon mal so ein bisschen gesucht nach Songs und das ist erst seit gestern gestartet. Und sie hat schon ja eigentlich recht zufriedenstellende Anzahl an Songs, was mich gewundert hat, auch etliche J-Pop-Songs, wenn da auch die Bibliothek noch lange nicht ausreichend voll ist wie bei Spotify. Aber wie gesagt, ist ja erst seit gestern gestartet. Abspielen kann man die Musik hier tatsächlich nur, wenn ihr einen VIP-Zugang abonniert und dieser VIP-Zugang kostet eben 9,99 € im Monat und damit könnt ihr dann eben die Musik streamen. Wenn ihr hier updatet, bekommt ihr zurzeit ein einmonatiger Test. Eieiei. Und der ist kostenlos, ihr könnt jederzeit kündigen. So könnt ihr also das mal ausprobieren, ob da was für euch dabei ist. Es gibt eine sogenannte Super Quality, die ihr hier einstellen könnt. Und das sage ich euch gleich mal, die Bitraten, das ist sehr, sehr interessant. Die sind angegeben. Also bei mobilen Daten könnt ihr eine separate wählen. Niedrig ist hier 64 Kilobit Sekunde. Und die Super SQ-Rate ist, haltet euch fest, 640 Kilobit Sekunde. Wäre ich ja jetzt wirklich mal gespannt, was für ein Codec da benutzt wird. Das konnte ich leider noch nicht feststellen, denn ein 320 Kilobit Codec gibt es nicht bei MP3. Also muss es schon mal ein anderes Format als MP3 sein. Ja. Ogg Vorbis könnte gehen bis 640 Kilobit Sekunde. Ja, ich kenne aber auch nur Encoder jetzt bis 550 Kilobit. Und ja, bin ich jetzt überfragt, was das ist. Möglicherweise meinen die damit auch ein Lossless-Codec, weil wenn ich mir das angucke, wird hier angegeben 40 bis 50 Megabyte pro Titel. Das könnte durchaus FLAC sein, also Lossless. Ja, das wäre natürlich der Hammer. Viele Titel sind aber nur in HQ erhältlich. 10 bis 20 Megabyte Größe ist da für den Titel angegeben mit 320 Kilobit Sekunde. Das, denke ich, würde die MP3 maximale Codierung sein. Also ich gehe davon einfach mal aus, dass diese Super Quality eben lossless ist. Aber das ist nur eine Vermutung momentan. Jedenfalls irre hoch. Auch der Dienst Huawei Hisense, ja, ich habe mich nicht versprochen, Huawei Hisense wird unterstützt mit dieser ja super genialen über super duper High-End Quality, ne? Also, ich weiß nicht, so wird es jedenfalls dargestellt, ne? Also das heißt, die Quality, die ihr niemals hören könnt über euer Smartphone oder sowas, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, die Bibliothek ist ausreichend groß und guckt es euch einfach mal an, wenn ihr hier durchklickt und die Freigaben gibt, habt ihr noch kein Abo abgeschlossen, keine Angst. Und ihr könnt aber da schon den gesamten Katalog durchsuchen, nur könnt ihr eben nichts anhören. Ja, so. Gibt leider auch keine Tests oder so, wo man mal hier die Qualität antesten könnte, aber es gibt ja einen Monat kostenloser Abo-Test und so und dann geht das ja. Ne? Aber wenigstens, ich habe gleich mal geguckt, ne? Perfume, die Band gibt es und denn und der Song Nee natürlich auch, ne? Ist ja klar. Und damit ist schon mal die erste Hürde geschafft. Wer Perfume nicht im Musikkatalog hat, der existiert ja gar nicht. Aber die haben es ja. Cool. So, was haben wir noch? Unglaublich, ne? Wer hätte das gedacht? So schnell geht es. Ja, ich sag ja, Your Way ist zu allem fähig, wenn sie gezwungen werden dazu. Jetzt haben die sogar noch ihr eigener Musikservice, wo andere Firmen Jahre gebraucht haben, für das aufzubauen. Ne? Sagt Your Way, hopp, jetzt, ja, zack, wupp, jetzt machen wir den Musikservice, Ende Gelände. So, ne? Tja, mit so viel Geld im Hintergrund und so viel Wille und Zwang natürlich, kann man das alles schaffen, was man will. Ja, alles. Fujitsu bringt ein Smartphone. Ja, yep, so sieht's aus. Ist in Japan eigentlich nichts Neues, aber ich finde, bei uns ist das nicht so durchgedrungen und offenbar soll es das jetzt auch außerhalb von Japan geben. Das Ganze ist oder nennt sich Arrow 5G von Fujitsu. Und das ist zumindest mal erwähnenswert. Die Kamera ist so ein Kamerablock in der Mitte. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann haut man auch nicht so oft mit den Fingern drauf. Ja. Wenn diese Kameras irgendwo oben oder unten sind, ist garantiert, dass man irgendwann mit den Fingern auf die Linse toucht, ne, und dann wieder mit einem Mikrofasertuch das sauber machen muss. Ne. Und hier ist das so angebracht, also da kann man schon dafür sorgen, dass man nicht drauf klatscht. Snapdragon 865 Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Android 10 OS, also durchaus ein durchwachsenes Gerät. 48 Megapixel Kamera mit 16,3 Megapixel Secondary Shooter, 8 Megapixel hat die dritte Linse, leider wird nicht gesagt, ob das eine Teleobjektiv ist oder Weitwinkel oder sonstiges mit einem Flash natürlich drin. Dreifach optischer Zoom ist auf jeden Fall vorhanden mit optischer Image-Stabilisierung und 4K-Video. Interessant vielleicht noch, dass hier gleich Adobe Photoshop Express drauf ist, um eben Fotos aufzunehmen und zu editieren. Interessant. 4000 mAh Akku mit USB-PD Fast Charging Support. Wenn das nichts sagt, das ist also Personal Device Charging. Das heißt also hier, ihr könnt ihr in Laptop-Geschwindigkeit quasi aufladen. Richtig viel Power geht darüber, über die Leitung. Ja, Wahnsinn. FM-Radio ist auch selten geworden, aber ist integriert. Wi-Fi 6 Standard wird unterstützt. Bluetooth 5.1. GPS natürlich, USB-C, klar. Und NFC. Kein 3,5 mm Klinkenstecker-Support. Bei einer Größe oder bei einer Dicke von 7,8 mm wundert mich das allerdings auch nicht. Ja, 180 Gramm. Also ich finde, es sieht auch erfrischend von den Farben her anders aus. Allerdings von der Gehäuseform, von dem abgerundeten Display erinnert mich das fast an einen. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht sagen, aber es ist. Also auf der Vorderseite definitiv ein Samsung. Ja. Rückseite, glaube ich, gibt es so noch nicht. Aber es ist schon seltsam. Ja. Vom Aussehen her. Nichts, was einem jetzt umhaut. Frühling 2020 soll es soweit sein. Und dann wissen wir dann auch erst dann, was der Preis geschlagen hat. Ich bin mal gespannt. Ein neues Gerät aus Japan, das wäre sehr, sehr erfrischend mal wieder. Und ja, würde ich auf jeden Fall mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. So, das waren jetzt einmal die Newsmeldungen. Ihr seht, ich habe gar nicht so viel. Heute wundern tut mich das nicht. Ich habe mal die ganzen Corona-Meldungen rausgeschnitten. Da war nicht mehr viel übrig. Ja. Ihr habt das ja schon abgegrast jetzt, auch in der Rios Wochensicht. Deswegen komme ich jetzt mal zu der Community. War jetzt nicht sehr viel. Was hatten wir denn hier? Ja, zunächst mal hat der Chris was gepostet wegen dem NAS. Ja, das habe ich auch lang und breit erklärt in der Rios Wochensicht heute, wie es denn jetzt aussieht hier. Ich will ja hier eventuell ein NAS einrichten oder warum ich das auch nicht einrichten will. Da hat der Chris, wie gesagt, noch einen Link gepostet zu Ubuntu 19.10 auf dem Raspberry Pi 4. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auch sehr wichtig, dass das funktioniert, meiner Meinung nach. Ich denke, das ist nicht unbedingt jetzt, also es ist ein bisschen komisch. In diesem Video wird auch gezeigt, dass man den Pi dann lieber übertakten soll, damit man einigermaßen vernünftig mit dem Ubuntu 19.04 arbeiten kann. Ja. Oder was jetzt 19.10? Warte mal. 19.10, ja, nix 04, sorry. Also 19.10, ja, habe ich in der Community falsch gemacht. Aber übertakten ist natürlich eine Geschichte, also viel bringt's nicht. Ja, es geht dann einigermaßen, aber warum sollte ich einen Pi als Desktop-Rechner einsetzen? Der ist auch nicht wirklich jetzt dafür gedacht. Der hat ganz andere Stärken. Und deswegen muss das jetzt nicht unbedingt sein. Aber trotzdem cool, dass es geht. Die andere Geschichte war, der Andreas hat geschrieben, hat Rio eigentlich ein NAS? Ja, ich weiß nicht, warum er hier so ein Smiley dran gemacht hat. Ne? Also eine Nase habe ich auch, ja, eine NAS. Aber ein NAS habe ich noch nicht. Ja, und da habe ich ja in der Rios Wochensicht einiges erklärt. Also vielleicht da mal reinhören, wie es denn damit aussieht, nur so viel Geld versus Energiebedarf versus Aufwand und naja, vielleicht werde ich dann doch lieber mit einem Haufen externen 2,5 Zoll Festplatten rumjonglieren hier und ist wohl so. Gut. Weiter dann im Text. Was hatten wir noch? Ah ja, genau. Da hat der Folger was Interessantes gefragt. Und zwar, führt es zu Inkonsistenzen, wenn ich installierte Apps nicht über Googles Play Store, sondern über Huawei App Gallery aktualisiere? Bevor ich etwas mache, frage ich hier nach Expertenwissen. Habe Auto-Update abgeschaltet oder ausgeschaltet? Also es ist so, es gibt zunächst mal eine universelle Kennung dieser Apps. Wenn diese Kennung vorhanden ist vom Entwickler, kann man davon ausgehen, dass die sich nicht überlappen. Das hat übrigens nicht nur mit dem Huawei App Store zu tun, sondern auch mit anderen Anbietern. Also zum Beispiel, wenn ich eine APK installiere von GitHub, von Fairmail, ja, meinem Lieblings-Mail-Client, und der wird geupdatet und ich lade nicht schnell genug die Datei runter, die neue, dann kriege ich auf einmal das Update auch angezeigt im Play Store und könnte das einfach installieren. Das hat keinen Effekt, ja, weil die sich dann also nicht beißen. Anders hingegen zum Beispiel ist die Version, die in der Huawei App Gallery vorhanden ist, ja, die unterscheidet sich sehr wohl. Aber die installieren und aktualisieren sich auch nicht automatisch drüber. Ja. Das heißt, die sind getrennt, die werden dann nicht angezeigt. Wenn die so nicht angezeigt werden, dann würde ich auf keinen Fall mit dem Play Store einfach die App nochmal installieren. Denn dann wird genau das eintreten, möglicherweise sogar eben alle Einstellungen und Daten löschen und ersetzen durch die jeweilige Version im Play Store oder in der Huawei App Gallery. Aber wie gesagt, wenn die untereinander kompatibel sind, ist es kein Problem. Und wenn die angezeigt werden, das ist übrigens sogar bei den Huawei-Apps so. Also das heißt, wenn zum Beispiel Huawei-Video aktualisiert wird, ja, oder zum Beispiel das Huawei-Phone-Clone, das kann auch über den Play Store aktualisiert werden, aber auch über die Huawei-App-Gallery. Die Versionen sind kompatibel und werden dann vice versa angezeigt. Und das ist egal, von wo man aus die Installation startet, sozusagen. Also das ist eigentlich kein Problem groß. Das habe ich jetzt schon bei, wie gesagt, bei APKs, die ich von GitHub runtergeladen habe, gesehen des Öfteren. Bei F-Droid-Versionen passiert es sehr oft, dass die sowohl über den Play Store als auch über F-Droid aktualisiert werden können. Und da macht es also nichts. Ja, dann hat der Chris auch noch einen Link gepostet, die eine interaktive Karte zu dem SARS-CoV-2, also Coronavirus, wie es so schön heißt, ne? Bei, ihr wisst ja, ne? Coronavirus gibt es viele, ne? Das hier ist der SARS-CoV-2. Da gibt es eine interaktive Karte eben, wo man genau sehen kann, wie sich da gerade die aktuelle Situation entwickelt. Jetzt muss ich mal gucken, 17:28 in einer halben Stunde wird die Frau Bundeskanzlerin vermutlich den Shutdown bekannt geben. Ja. In Deutschland sei es keine Geschäfte mehr, wie ich schon gesagt habe, außer im Lebensmittelstores. Das wird hier zu einigem Verwundern führen für die Leute, die es immer noch nicht glauben. Gut, so, ja, das war's auch dann in der Community. Dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, nämlich zur App der Woche. Und das ist auch eine App, die in der Community vorgeschlagen wurde von Chris, nämlich der K-Oszillator. Ja, und jetzt erkennt ihr auch vielleicht, warum die Sendung hier Chaos regiert, und zwar mit K statt mit CH, ja. Denn die App hat es wirklich in sich. Und wenn ihr ganz schnell seid, ich weiß nicht, wie lange dies noch gibt, also lange bestimmt nicht mehr, vor ein paar Tagen hat es schon geheißen, ein paar Tage lang, ja, offiziell. Im Moment gibt es aber diese App, die normalerweise 17,99 kostet, kostenlos im Play Store, der Kork Chaosillator für Android. Genau, und wenn ihr hört Kork, Moment, ist das nicht so eine Keyboard-Firma? Ja, ganz genau, diese Kork. Firma, die bietet nämlich diese Musik-App an. Dieser Synthesizer ist ein bisschen, naja, ich sag mal, am Anfang kommt einem das ein bisschen komisch vor, ja, aber ich finde, man kann durchaus hier ganz lustige Sachen machen, schnell machen. Vielleicht ist das genau perfekt für auf dem Smartphone selbst mal schnell ein eigener Tune rauszuhauen, ja. Für was weiß ich, ein Video zu unterlegen oder ähnliches, ja, gar nicht so schlecht. Und da das auch von dieser Firma eben zum Export freigegeben ist, denke ich, wird es auch keine Probleme geben mit der Veröffentlichung dieser Tracks dann. Ja. Es gibt 150 verschiedene Sounds, die da drin sind. Und die kann man dann entsprechend variieren, was natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ja. Es gibt jede Menge Musikstile, EDM, Hip-Hop, House, Techno, Dubstep, New Disco, Elektro und so weiter. Also das ist schon brauchbar. Ja. Vielleicht wird es also jemand, der wirklich jetzt Musik macht, wird da vielleicht abgeschreckt sein, ja, aber dennoch könnte man hier vielleicht einiges samplen und dann weiterverarbeiten in anderen Musikprogrammen, Trackern oder ähnliches, um dann eben individuelle Songs hier rauszubekommen. Wie gesagt, für die schnelle Erstellung einer kurzen Hintergrundmelodie oder ähnliches ist es sicherlich auch ziemlich cool geeignet. Ja, also die App 17,99 würde ich ehrlich gesagt normalerweise nicht holen, aber in dem Fall, also die Hälfte wäre wahrscheinlich gerechtfertigt, ja. Aber hier ist kostenlos natürlich, da kann man nichts sagen. Also ja, super. Und warum die jetzt das wegen dem Coronavirus, ja tatsächlich, so steht das auf denen ihrer Webseite, dass die das jetzt wegen dem Coronavirus kostenlos verteilen, weiß ich nicht genau. Vielleicht wollten die da, damit die Leute eben jetzt daheim was zu tun haben, ne? Das gut meinen hier irgendwie, ich weiß nicht genau, ja. Aber na gut, schaden tut's nicht. Und warum das jetzt kostenlos ist, ist mir ehrlich gesagt auch egal, ja. Hauptsache es ist kostenlos. Und von daher, yep, könnt ihr es ja mal probieren. Der Korg K-Oszillator für Android. Übrigens ist auch die iPhone-Version kostenlos. Also es ist jetzt nicht nur auf Android beschränkt. Und da kann man ja nichts dagegen sagen. Super. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes in eurem Netcast-Player oder als QR-Code. Ja. Links gibt es ja natürlich auch die App der Woche. Ansonsten wünsche ich euch eine gesunde Woche. Ja, bleibt daheim, wenn möglich. Und für viele wird es jetzt möglich sein, wenn die Geschäfte und Betriebe zu haben. Ich glaube, sowas gab es in Deutschland noch nie in der Nachkriegsgeschichte. Weiß nicht, was man machen soll. Bitte feiert keine Corona-Partys. Das ist kein Vergnügungsurlaub, den ihr jetzt bekommt. Sondern es ist deswegen, dass ihr möglichst nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt, damit diese Ausbreitung gestoppt wird. So, Schullehrer Rio hat jetzt gesprochen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.